Telekom Doppelfernsprecher Hermannplatz, Ecke Obernstraße an Radio APOW. Auf dem Monitor des rechten Fernsprechers ist natürlich wieder das beliebte Laufband in Aktion. Dort steht, dass jeder vierte Student in Deutschland lebt in einer Wohngemeinschaft. 23% im Hotel Mama. Dann kommen wieder die berühmt-berüchtigten Pluszeichen und das Laufband müsste jetzt eigentlich weiteren Text anzeigen, aber es zeigt jetzt hier erstmal Werbung. Kein Geld, keine Karte, kein Handy, kein Problem. Hier wählen und kostenlos telefonieren. Und dann sehen wir unten wieder nur noch Platz 4. China hat Deutschland als drittgrößte Wirtschaftsnation überholt. Ja, und die berühmten Pluszeichen. Soweit Informationen der Telekom hier auf dem Hermannplatz. Haben einen hohen informativen Wert. Ansonsten ist noch interessant, dass an dem linken Fernsprecher ein Fahrradschloss angebracht ist, aber es befindet sich gar kein Fahrrad daran. Ja, also man hat ja irgendwas angeschlossen, was nicht mehr da ist. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Aber ja.